Das Tischtennisturnier der Behinderten und Liebhaber im Herbst 2016 fand vom 24. bis zum 30. Oktober in der Sporthalle der Technischen Universität Kimtech statt. Die Behinderten, die Tischtennisfreunde und die in der DIV verweilenden Ausländer nahmen daran teil. Das Turnier wurde in die Klassen der Behinderten und der Liebhaber geteilt, in Einzel und Doppel ausgetragen. Den ausgezeichneten Behinderten und Tischtennisfreunden wurden die Pokale, Medaillen und Einzelpreise verliehen.